Kundgabe 3808, empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1946. Wohnungen in des Vaters Haus. Ewige Heimat. Und ich will euch einführen in meines Vaters Haus. So ich euch diese Verheißung gegeben habe, dürfet ihr selig sein in dem Bewusstsein, dereinst als Kinder Gottes die Wonnen des ewigen Lebens zu genießen. Denn mein Wort ist Wahrheit, und meine Verheißung erfüllet sich, so ihr meinen Willen erfüllet. Alle Not wird für euch ein Ende haben, jede irdische Sorge abfallen, und in Freiheit des Geistes, ungebunden durch irdische Materie, werdet ihr weilen dürfen in jenen Gefilden, die dem Reich der seligen Geister angehören und überaus herrlich sind. Auf Erden könnet ihr die Seligkeit nicht fassen, die in jenem Reich den Seelen beschieden ist. Und dennoch sollet ihr meinem Wort Glauben schenken und so leben, dass des Vaters himmlische Wohnungen von euch bezogen werden können nach eurem Ableben auf dieser Erde. Die Wohnungen, die des Vaters Liebe für die Seinen hergerichtet hat und die wahrlich der Aufenthalt derer sein werden, die mein geworden sind, durch ihren Willen und einen Lebenswandel in Liebe. Was sorget ihr euch dann noch um euer leibliches Wohl, so ihr wisset, dass euer Erdenleben nur ein kurzer Übergang ist zum wahren Leben in der Ewigkeit? Nützet euer Erdenleben nur zur rechten Gestaltung eurer Seelen, und euer Los im Jenseits wird ein unvergleichlich seliges sein, denn euch wird alles gegeben werden, wonach euer Herz Verlangen trägt. Doch sorget, dass das Verlangen des Herzens nicht dem Körper gilt, denn dieser vergeht. Was aber ewig bleibt, ist nur geistiges Gut, und dieses begehret von ganzem Herzen. Dann wird eure Seele in überaus schöner Gegend weilen. Sie wird sich bewegen in Schöpfungen, die ihr auf Erden nicht zu ahnen vermögt. Und sie wird in ihrer Heimat sein, im Vaterhaus, wo die Nähe des Vaters sie unendlich beglückt und seine Liebe ihr alles zukommen lässt, was ihre Seligkeit erhöht. Denn meine Liebe zu euch, meine Kinder auf Erden, ist übergroß. Und ich bereite euch allen ein seliges Leben, so ihr zu mir zurückkehret aus freiem Willen. Denn in meinem Hause sind viele Wohnungen, und alle harren auf euch, dass ihr sie einnehmet und meine Herrlichkeiten zu schauen vermögt, die ich für euch bereitet habe. Lebet auf Erden in Liebe, und meine Liebe wird euch im geistigen Reich beschieden sein. Wendet eurem Nächsten in Liebe zu, wessen er bedarf, leiblich oder geistig. Und meine Liebe wird euch zuwenden im gleichen Maß. Denn wie ihr ausmesset, so wird auch euch zugemessen werden in meinem Reich. Und glaubet an meine Verheißung. So wird das kurze Erdenleben, das euch noch beschieden ist, trotz aller Not erträglich sein für euch. Denn was euch auch auf Erden genommen wird, ich bedenke euch in meinem Reich tausendfach, so ihr freiwillig hingebet und euch also löset von der Materie, um geistiges Gut zu empfangen. Denn kurz ist die Zeit eurer irdischen Not, ewig aber währet euer Leben in der Ewigkeit. Und der Seligkeiten in meines Vaters Hause wird kein Ende sein. Amen.